Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. 6. Kapitel. Am Morgen gingen wir alle an unsere Arbeit. Nur Luka Krylov nicht. Das war in Anbetracht seiner Pünktlichkeit erstaunlich. Noch erstaunlicher aber war, dass er um 8 Uhr ganz verstört und bleich zu uns kam. Ich wusste, dass er ein Mann war, der sich in der Hand hatte und es nicht liebte, sich unnütz zu grämen. Und darum wurde ich aufmerksam und fragte, »Was hast du, Luka Krylov?« Aber er sagt, »Später, sage ich es. Jung wie ich damals war, war ich schrecklich neugierig. Zudem hatte mich eine Vorahnung gepackt, dass ich irgendetwas Unheilvolles für unseren Glauben ereignet habe. Ich hielt aber den Glauben hoch und war niemals kleingläubig. Ich konnte es nicht länger aushalten, verließ unter irgendeinem Vorwand die Arbeit und lief nach Hause. Ich dachte mir, solange niemand zu Hause ist, kann ich von Michalitza etwas erfahren. Wenn ihr Luka Krylov auch nichts eröffnet hat, so durchschaut sie ihn, trotz ihrer Einfalt, und vor mir wird sie nichts verheimlichen, da ich, schon als Kind verwaist, bei ihr an ihres Sohnes Stadt aufgewachsen bin und sie mir wie eine zweite Mutter gewesen ist. Ich eile zu ihr und sehe sie in einem alten, offenen Halbpelz auf dem Freitreppchen sitzen. Aber sie ist krank und traurig und ganz fahl im Gesicht. »Warum sitzen Sie hier, Pflegemutter?« frage ich. Und sie antwortet, »Wo soll ich denn sonst bleiben, Marotschka?« »Ich heiße Mark Alexandro, aber sie nannte mich in ihrer mütterlichen Zärtlichkeit Marotschka. Was sind das für Dummheiten, denke ich mir, dass sie nicht weiß, wo sie sonst bleiben soll. Aber warum, sage ich, legen Sie sich denn nicht etwas im Schuppen hin?« »Ich kann nicht, Marotschka«, antwortet sie. »In der großen Stube betet der alte Maroi.« »Aha«, denke ich mir. Es wird schon so sein, dass sich irgendetwas mit unserem Glauben zugetragen hat. Und nun beginnt auch Tante Michalitza. »Marotschka, du weißt sicher nichts, Kind, von dem, was sich heute Nacht bei uns ereignet hat.« »Nein, Pflegemutter, ich weiß nichts.« »Ach, es ist schrecklich.« »Erzählen Sie doch schneller, Pflegemutter.« »Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf.« »Warum wollen Sie nicht erzählen, sage ich? Bin ich denn für Sie ein Fremder und nicht ein Sohn der Stadt?« »Ich weiß, mein Lieber, dass du mir wie ein Sohn bist«, antwortet sie. »Aber ich habe kein Vertrauen, dass ich es dir auseinandersetzen kann, denn ich bin dumm und einfältig. Warte doch, nach Feierabend kommt der Onkel, und der wird dir gewiss alles erzählen.« Aber ich konnte nicht warten und drang in sie. Erzähle doch gleich, was alles geschehen ist. Ich sehe, wie sie mit den Lidern blinzelt und wie sich ihre Augen mit Tränen füllen, die sie mit dem Brusttuch abwischt. Dann flüstert sie mir leise zu. »Kind, der Schutzengel ist heute Nacht von uns fortgegangen.« Diese Eröffnung machte mich zittern. »Sagen Sie doch bitte schnell, wie das Wunder geschehen ist und wer es gesehen hat.« »Das Wunder, Kind, ist unerklärlich und niemand außer mir hat es gesehen, weil es tiefe Mitternacht war, als es geschah und ich allein nicht schlief.« Und dann, meine werten Herren, erzählte mir sie folgende Geschichte. »Nachdem ich gebetet hatte, war ich eingeschlafen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich schlief, aber plötzlich sehe ich im Traum eine Feuersbrunst, eine ganz große Feuersbrunst. Es war, als ob alles bei uns verbrannt wäre, und der Fluss führe die Asche mit sich fort, aber an den Strudeln um die Brückenjoche kreist sie noch, und dann schluckt sie der Fluss in die Tiefe.« Und Michalitza träumt, als sei sie hinausgelaufen und stehe in einem alten zerrissenen Hemd, ganz unten am Wasser. Aber ihr gegenüber, am anderen Ufer, erhebe sich eine hohe, rote Säule und oben auf der Säule stehe ein kleiner, weißer Hahn, der in einem fort mit den Flügeln schlage. Michalitza fragt, »Wer bist du?« Denn das Gefühl sagt ihr, dass dieser Vogel ein Vorzeichen ist. Der Hahn aber ruft plötzlich mit menschlicher Stimme, »Amen!« Sonst nichts, und dann ist er verschwunden. Aber um Michalitza herum herrscht eine große Stille, und die Luft ist so dünn, dass sie keinen Atem mehr bekommt und es ihr schrecklich zumute wird. Dann wacht sie auf, liegt da und vernimmt deutlich, wie vor der Tür ein Lämmchen blökt, und an der Stimme merkt sie, dass es ein neugeborenes Lämmchen ist. Mit hellem, silbernen Stimmchen macht es »Bäh«, und plötzlich hört Michalitza, dass es durch die Gebetsstube geht, mit seinen kleinen Hufen auf den Boden klopft und hin und wieder stehen bleibt, als ob es etwas suche. Michalitza überlegt, Herr Jesu Christ, was soll das bedeuten? In unserer ganzen Ansiedlung gibt es kein Schaf, und woher ist uns jetzt dieses Lämmchen zugelaufen? Nun wird sie ganz wach. Aber wie ist es denn in die Stube gekommen? In der gestrigen Hast haben wir also vergessen, das Hoftor zu schließen. Gott sei Dank, dass nur ein Lämmchen hereingesprungen und nicht der Hofhund in das Heiligtum eingedrungen ist. Nun beginnt sie Luca zu wecken. Kirillitsch, ruft sie. Kirillitsch, steh schnell auf, unsere Tür ist offen und irgendein Jungtier ist zu uns in die Hütte gesprungen. Aber zum Unheil schläft Luca Grillow wie ein Toter. Und wie ihn auch Michalitza zu wecken versucht, es will ihr auf keine Weise gelingen. Luca brummt nur und sagt kein Wort. Michalitza schüttelt ihn stärker, aber er brummt nur noch lauter. Sie beginnt ihn zu bitten. Gedenk des Namen Jesu. Aber kaum hat sie das Wort ausgesprochen, als in der Stube etwas winselt. Und in dem Augenblick springt Luca vom Bett auf, stürzt nach vorne und prallt plötzlich mitten in der Stube wie vor einer ehernen Wand zurück. Mach Licht, Weib! Schnell, mach Licht! Ruft der Michalitza zu. Er selbst aber rührt sich nicht von der Stelle. Sie zündet eine Kerze an und läuft herzu, aber er ist bleich wie ein zum Tode Verurteilter und bebt. Das Kreuz an seinem Halse, ja selbst die Fußlappen an seinen Füßen zittern. Die Frau spricht wieder zu ihm. Ernährer, was hast du? Sagt sie. Aber er zeigt mit dem Finger, dass dort, wo der Engel war, eine leere Stelle ist und dass der Engel selbst vor Lukas Fuße auf dem Boden liegt. Luca Grillow geht es unverzüglich zum alten Maroi und sagt ihm, wie alles gewesen sei, was seine Frau gesehen habe und was bei uns geschehen war. Komm und schau! Maroi kommt, kniet vor dem auf der Erde liegenden Engel nieder und bleibt vor ihm lange unbeweglich, wie ein marmornes Grabbild liegen. Dann erhebt er aber die Hand, streicht sich über die Tonsur auf dem Scheitel und sagt leise, bringt 12 reine, neu gebrannte Ziegelplatten her. Luca Grillow bringt sie sogleich. Maroi schaut sie an und sieht, dass sie alle rein sind und gerade aus dem Brennofen kommen. Und er befiehlt Luca, eine auf die andere zu legen und so eine Art Säule aufzuführen, diese mit einem reinen Handtuch zu bedecken und darauf das Heiligenbild zu legen. Dann verneigt sich Maroi bis zur Erde und ruft, Engel Gottes, streue deine Spuren aus, wohin du willst. Er hat diese Worte kaum ausgesprochen, als an der Türe geklopft wird und eine unbekannte Stimme ruft, Hey, ihr Altgläubigen, wer ist euer Ältester? Luca Grillow öffnet die Tür und sieht einen Soldaten mit einer Medaille vor sich stehen. Luca fragt, was für einen Ältesten er wolle, und der antwortet, den, der oft zur Gnädigen kam und den sie Beamen nennen. Luca schickt seine Frau gleich zu Beamen und fragt weiter, worum es sich handle und wer ihn in der Nacht nach Beamen gesandt habe. Der Soldat sagt, etwas Gewisses weiß ich nicht, aber ich habe so etwas gehört, als ob die Juden dort eine schlimme Geschichte mit unseren Herren angestellt hätten. Aber was es eigentlich sei, kann er nicht erzählen. Ich habe gehört, sagt er, dass der Herr erst sie versiegelt hätte und dann sie ihn. Aber darüber, wie sie einander versiegelt haben, weiß er nichts Verständliches zu erzählen. Währenddessen war er Beamen gekommen. Er schielt selbst wie ein Jude, bald dorthin, bald dahin und weiß sichtlich selbst nicht, was er sagen soll. Und Luca spricht ihn an. Was hast du da gemacht, Spielmann? Geh jetzt und spiel dein Stück nur zu Ende. Der setzt sich mit dem Soldaten ins Boot und sie fahren ab. Nach einer Stunde kommt unser Beamen zurück, stellt sich munter, aber man sieht, dass es ihm durchaus nicht so zumute ist. Luca fragt ihn, sprich, sagt er, du Windbeutel, und sag ganz einfach aufrichtig, was du dort getan hast. Aber jener erwidert, nichts. Nun, bei dem Nichts blieb es, obwohl es durchaus kein Nichts gewesen war. Ende des 6. Kapitels, gelesen von Schalkmar.